Wenn Google-Entwicklungschef Vic Gundotra etwas Wichtiges zu verkünden hat, dann benutzt er gerne Worte wie unglaublich und er läuft auf der Bühne aufgeregt hin und her. Wir haben uns dazu entschlossen, das Produkt schon in der jetzigen frühen Form zu veröffentlichen, weil es eine unglaubliche, bedeutende Demonstration dessen ist, was im Browser heutzutage möglich ist. HTML5 Draft, das ist der Standard, den die Google-Entwickler für Wave verwenden. Programme laufen damit im Internetbrowser ab, egal ob Explorer, Firefox, Safari oder Chrome. Hinter Google Wave stecken die aus Dänemark stammenden Brüder Lars und Jens Rasmussen. Sie haben für Google schon die Google Maps, die Kartenanwendung, entwickelt. Vor 2 Jahren begannen die Brüder mit ihrer Arbeit an Wave. Lars Rasmussen. Wir haben uns seinerzeit die Frage gestellt, wie würde eine E-Mail aussehen, wenn man sie heute erfände? Es ist müßig zu sagen, dass es hier 1 Million verschiedene Antworten darauf gäbe. Google gibt eine Antwort darauf, wie es sich die Weiterentwicklung der uns bekannten E-Mail-Kommunikation vorstellt. Wave muss man sich als eine Oberfläche denken mit mehreren Fenstern. In einem stehen die Kontaktdaten von Kollegen, Freunden und Bekannten. In einem anderen kann man Nachrichten empfangen. Ein Prinzip von Wave: Bekommt man eine E-Mail, kann man in diese direkt eine Antwort eintippen und ist der Absender gerade online, erhält er mit Millisekunden Verzögerung den Text oder gar die Buchstaben, die man in diesem Augenblick eintippt. Fügt man einer E-Mail einen weiteren Adressaten hinzu, erhält dieser automatisch den kompletten bisherigen Mailverkehr als eine Art Film, den er sich vorspielen lassen kann. Ich war von der Demo sehr angetan, von der Optik, von der Funktionalität. Was man natürlich nicht vorhersagen kann, ist, wie später die User Wave annehmen werden, ob Wave imstande ist, die E-Mail zu ersetzen, nur weil es als cool gilt. Das macht für mich noch keinen rechten Sinn. Das ist der Technologieblogger Om Malik aus San Francisco. Der sonst für seine offene und direkte Kritik bekannte Blogger ist fasziniert von Wave. Kommunikation in Echtzeit über eine Plattform. Wave ist mehr als der Austausch von Nachrichten. Jeff Jarvis, Autor des kürzlich erschienenen Buches »Was würde Google tun?«, sieht in Wave eine ganz neue Form der Inhalteerstellung. In wenigen Minuten können so Sammlungen und Alben, Wikis und Weblogs entstehen. Man kann Wave dazu benutzen, die darin enthaltenen Texte und Fotos neu zusammenzusetzen und daraus eine Internetseite erstellen. Das könnte auch eine neue Art der Nachrichtenveröffentlichung sein. Stellen Sie sich 3 oder 4 Journalisten plus 5, 6 Zeugen für eine Story vor, die wie in Wikipedia ihre Beobachtungen einfügen, editieren, korrigieren, aktualisieren, Fragen stellen und Antworten geben können. Und das alles in Echtzeit. Zusammenarbeitsplattform wäre deshalb eine andere, ebenfalls zutreffende Beschreibung von Wave. Mehrere Nutzer können zum Beispiel per Drag and Drop Bilder austauschen, diese in Echtzeit in Sekundenschnelle zwischen den einzelnen Rechnern hin und her kopieren und beschriften. Jeff Jarvis. Bei Google haben sie damit begonnen, die Entwickler schon jetzt einzubinden. Und ich glaube, wir werden sehr überrascht sein, welche Anwendungen rund um Wave entstehen werden. Die Schnittstellen von Wave sind Open Source. Google hofft darauf, dass sich Programmierer weltweit eigene Anwendungen ausdenken. Schon diese Woche hat Google erste Schnittstellen für die Entwicklergemeinde zugänglich gemacht. Bis Ende des Jahres soll jeder Entwickler auf Wave zugreifen dürfen. Im nächsten Jahr ist dann vermutlich mit ersten frei verfügbaren Anwendungen zu rechnen. Google hat nach Ansicht von Jeff Jarvis einen längst überfälligen Schritt vollzogen. Den Einstieg in den Markt der Echtzeitanwendungen. Damit wäre ein Einstieg von Google beim Microblogging-Dienst Twitter vielleicht sogar obsolet. Jeff Jarvis. Wir denken immer, Google regiere die ganze Welt. Aber es gibt Grenzen, die Google noch nicht überschritten hat, wie lokale oder soziale Web-Anwendungen oder vor allem das Internet in Echtzeit.